Briefwechsel zwischen Schiller und Humboldt. 12. Tegel, den 18. August 1795. Die Macht des Gesanges und der Tanz sind Ihnen meisterhaft gelungen, lieber Freund, und vorzüglich hat die erstere einen tiefen Eindruck auf mich gemacht. Die Idee wie die Ausführung ist die Frucht einer wahrhaft lyrischen Stimmung, und die Macht der Dichtkunst, vorzüglich das Unbegreifliche mit einer bessern Natur verwandte derselben, ist auf eine erhabene Art geschildert. Das große und schauervolle Bild am Eingange bereitet die Seele prächtig zu der ernsten und feierlichen Stimmung vor, die das Ganze hervorbringen muss und die gleich anfangs durch die edle Einfachheit der Anwendung des Bildes in den beiden Versen so strömen und so weiter so sehr befestiget wird. Die gleich darauf folgenden Verse eröffnen dem Geist auf einmal eine unabsehliche Tiefe. Der Dichter steht mit den Schicksalsgöttinnen im Bündnis, und sie teilen ihre Macht mit ihm. Das geheime Leben und die innere Kraft jedes Wesens, von welcher seine sichtbaren Veränderungen nur unvollkommene und vorübergehende Erscheinungen sind und auf deren unmittelbarem und insofern unerkanntem Wirken dasjenige beruht, was wir Schicksal nennen, diese Kraft ist es, welche die Kunst des Dichters in Bewegung zu setzen und auf die er zu wirken versteht. Aus ihr quille dem Menschen die Schönheit, die sein Gebiet ausmacht, und da jene Kraft zugleich die erste Ursach aller Bewegung, mithin der einzige Sitz der Freiheit ist, so eignet er sich nun gleichsam durch ein Einverständnis mit ihr jenes wunderbare Vermögen an, der Fantasie das Gesetz zu geben, ohne ihre Freiheit zu verletzen. Denn dass er das Letztere nicht tut, sagt der Rest der Strophe so schön. Seine Macht ist ein Zauber, er beherrscht das bewegte Herz, also durch die eigene Kraft desselben, und steht zwischen Ernst und Spiel in der Mitte, die beiden letzten Verse, und wiegt es und so weiter, sind unglaublich schön und malerisch. Die Leichtigkeit, welche vorzüglich in dem Ende dieser Strophe herrscht, und die Furchtbarkeit einer unwiderstehlichen Macht mildert, hilft den schauervollen Eindruck vermehren, welchen die beiden folgenden Strophen machen. Man fühlt sich ganz von dem ergriffen, was sie schildern, und jede Zeile, jeder Ausdruck verstärkt die Wirkung. Kaum erinnere ich mich, je etwas gelesen zu haben, das so das Gepräge schmuckloser Einfachheit und erhabener Wahrheit in sich trägt als die dritte Strophe. Jedes Wort ist gediegen und voll Kraft. In der letzten Strophe ruht die bewegte Fantasie wieder schön aus. Die Macht des Dichters ist nicht wild und eigensinnig, sie ist eine milde Größe und hebt den Menschen nur zu den Göttern empor, um ihm eine höhere Menschlichkeit wieder zu geben. Der Versbau dieses Gedichts passt überaus gut zum Ganzen, und die Strophen sind sehr wohlklingend. Was auch Goethe vom Reim sagen mag, ich wollte, sie blieben ihm immer getreu. Wie sie ihn behandeln, schneidet er die einzelnen Teile der prosodischen Periode so bestimmt ab, trennt die kleineren von den größeren so gut und stellt die sich gleichen so passend gegeneinander, dass es nicht bloß dem Ohr sehr wohl tut, sondern auch mit dem eigentlichen Vortrag, so wie er zum Beispiel in den Göttern Griechenlands, der Resignation und hier ist, vollkommen übereinstimmt. Ich erinnere mich keiner Stelle ihrer Gedichte, wo der Reim dem Gedanken geschadet, aber auch keiner, wo er ihm, wie so häufig im Wieland, sichtbar geholfen hätte. Er erscheint für den Inhalt als gänzlich null, denn er verbindet mit dem Wohlklang eine Symmetrie, die unserer Sprache nichts weniger als überflüssig ist. Ihre Dichtungsart scheint mir eine ganz eigene Verwandtschaft mit dem Reime zu haben, die ich wohl fühle, aber jetzt nicht deutlich machen kann. Das einzige Wort, das ich aus diesem wundervoll schönen Stücke wegwünschte, sind die Möhren, und beinahe fürchte ich, mein leidiger Hermann hat sie an sie erinnert. Teils klingt mir das Wort fatal, teils wird es den meisten unverständlich sein, da die römische Mythologie es nicht kennt. Vorzüglich täten Sie meiner Frau auch einen Gefallen, wenn Sie es ändern wollten. Wenn ich mich aber so sehr für den Reim erkläre, so müssen Sie nicht denken, dass mir darum die reimfreien Gedichte Ihrer Sammlung weniger willkommen wären. Der Tanz ist vortrefflich, und es kann leicht an bloß subjektiven Gründen liegen, wenn ich ihm die Macht des Gesanges vorziehe. Er hat einen so großen philosophischen Gehalt, und das Bild der Tanzenden ist göttlich schön gemalt und voll Leben. Der Bewegung und Leichtigkeit der ersten Hälfte, die vorzüglich in einzelnen Versen, zum Beispiel säuselndes Saitengetön und so fort, und stürzt der zierliche Bau und so weiter unübertrefflich ausgedrückt ist, stellt sich die Festigkeit und der Ernst der zweiten prächtig entgegen. Auch wird es ihnen dadurch auf eine in der Tat ganz vorzügliche Art eigen. Die Idee drückt die Individualität ihres Geistes, der immer in dem Verwirrten das Gesetz aufsucht und das Gesetz wieder in scheinbare Verwirrung zu verbergen sucht, sehr treffend aus. Und selbst die Bilder, die sie brauchen, gehören, wie ich mich aus Gesprächen erinnere, zu denen, die ihnen am geläufigsten sind. Es hat meiner Fantasie, seit ich jetzt von ihnen getrennt bin, das lebhafteste Bild von ihnen gegeben und ist mir darum doppelt wert. Im Silbenmaß sind mir ein paar Kleinigkeiten aufgestoßen, deren ich doch erwähnen will, wenn sie auch vielleicht ungegründet wenigstens unbedeutend sind. Im 11. Vers jetzt, jetzt verliert es den und so fort, fällt das zweite jetzt kurz gebraucht ein wenig hart auf, wie es mir vorkommt. Zwar lässt sich seine Kürze dem Akzent nach verteidigen, da der Gedanke forttreibt, aber die Quantität ist so sehr dawider, dass ich glaube, es findet hier eine Ausnahme statt. Vers 17. Sprich was, macht's das in rastlosem Wechsel die Bildungen schwanken. Glaube ich, würde wohlklingender sein, wenn er andere Einschnitte hätte. Endlich haben sie im vierten und fünften Vers, wie sich der leichte Kahn schaukelt auf silberner Flut, hüpft der gelehrige Fuß auf des Takts melodischen Wellen, ein Bild im Pentameter angefangen und im Hexameter vollendet. Dies halte ich gegen die Natur desselben Maßes. Der Pentameter gehört so genau zum Hexameter, dass in ihm nichts Neues anfangen darf. Es müsste denn auch wieder in ihm schließen. Das Beispiel der Alten werde ich hierin für mich haben und auch ohne Rücksicht auf irgendeine Regel, deren ich mich hier nicht so bestimmt erinnere, eilt meine Zunge im Lesen unwillkürlich zum Schluss des dritten Vers zum vierten über, da sie doch nun dem Sinne nach innehalten muss. Der Pegasus hat mich überrascht und ist ihnen göttlich gelungen. Ich kannte sie in dieser Gattung noch nicht, aber die Erzählung eilt sehr leicht und unterhaltend fort. Die Schilderungen sind überaus lebendig und charakteristisch und das Ende von den Worten an, kaum fühlt das Tier und so fort, ist majestätisch und verrät unverkennbar ihre Hand. Die Antike ist ein prächtiges Stück, ihr ernster, scheltender Ton macht eine große Wirkung und sie erregt eine Menge von Betrachtungen über die Vergangenheit und Gegenwart und die unwiderruflichen Wirkungen der Zeit, die sich in eine Art der Wehmut auflösen. An dem Weltverbesserer hat Freund F. etwas zum Vorschmack, bis die Romanze fertig wird. Er ist voll kernichter Weisheit, vorzüglich der Vers, wie du im Busen sie trägst, und so fort, der auch so schön und rund gesagt ist. Der Spruch des Konfuzius hat mir viel Freude gemacht. Ich liebe diese Sprache in kurzen Sprüchen gar sehr, und sie haben sie sehr gut getroffen. Unter den Kleinen sind mir für den Inhalt die zwei Tugendwege, der Sämann und das Höchste, für die Diktion die Würde am liebsten. In dem Letzteren überrascht der schöne epigrammatische Sinn. Unter den Ersteren scheint mir der Ausdruck am meisten im Sämann vollendet. Der Hexameter und Pentameter macht sich zu solchen kurzen Sentenzen sehr gut, sogar in dem kleinen Dinge Zeus zu Herkules. Was nun auch ohne Namen von ihnen sein mag, in der Tat ist dies so leicht nicht zu raten, da die namenlosen Stücke, die ihnen allenfalls zugeschrieben werden könnten, fast durchaus bloß epigrammatisch oder sentenziös sind und in diesen Gattungen das Charakteristische sich leicht versteckt. Indes sei immerhin geraten. Also, das Unwandelbare schreibe ich Ihnen zu. Es ist in der Tat ein schöner und sehr glücklich gesagter Gedanke, und da auch die Freiheit mit O bezeichnet ist, so wird auch die noch freilich Ihnen zufallen. Anfangs war ich versucht, sie unter dem E zu suchen, vorzüglich hielt ich das Orakel und das innere Olympia nicht bloß ihrer wert, sondern auch in ihrem Charakter. Aber wenn ich die übrigen vergleiche, so gehören wohl alle Herren fördern zu. Einige scheinen mir schlechterdings ganz herderisch, so der Schmetterling und die Rose, Venus, Psyche. Andere kommen mir ein wenig matt vor, zum Beispiel Apollo. Endlich kommt der Hymnus an Pallas hinzu, der mir gewiss von Herder scheint. Alle diese Stücke sind in ihrer Gattung vorzüglich, und einen besonders tiefen Gehalt haben die beiden ersteren. Auch empfehlen sie sich mir schon durch ihre Ähnlichkeit mit den kleinen Gedichten der griechischen Anthologie. Der Schmetterling ist sehr zart und ebenso Venus. Auch gewinnen sie noch dadurch, dass die meisten Gegenstände aus dem griechischen Altertume herrühren. Den Hymnus kannte ich noch nicht. Er scheint mir zu der späteren Gattung zu gehören, wo eine gewisse Metaphysik in die Poesie gemischt ist und die gewiss nicht zu den besten Stücken griechischer Dichtkunst gezählt werden darf, für mich aber doch viel Anziehendes hat. Die Übersetzung, so gut sie mir in den meisten Stellen scheint, wünschte ich hier und da heller, fließender und wohlklingender. Einige Verse zum Beispiel, denn ich weiß, wie so viel aus einer der Taten die andere mich unheilig bestürmt und mir den besseren Sinn raubt, haben mich ein paar Augenblicke um ihren Sinn und ihre Konstruktion verlegen gemacht. Außer dem F wäre ich versucht, Herdern noch in dem D zu vermuten. Diese Vermutung gründet sich eigentlich auf zwei Stücke, die Gegenwart aus dem Persischen und die Entfernte aus dem Spanischen und darauf, dass Herder solche Volkslieder liebt. Das erste habe ich mehr als einmal gelesen. Es ist ein schönes lyrisches Stück und hat außerdem noch etwas Anziehendes durch das fremde Gepräge, das es an sich trägt. Das letztere ist überaus lieblich und der Inhalt wird durch das schöne Silbenmaß, das in den mit Anapästen und Daktylen vermischten Jamben so tanzend und doch so sanft einhergeht, sehr gehoben. Die drei anderen mit D bezeichneten sind freilich hier und da sehr matt, indes könnten sie darum immer von Herder sein. Am wenigsten will mir das lange Madeira behagen. Wer aber, lieber Freund, ist der F unter der uneigennützigen Freundschaft und der BSCH unter dem an eine junge Freundin, beide besitzen eine Gefälligkeit und Leichtigkeit, die in deutschen Gedichten selten genug ist, und vorzüglich hat das erste mehr als irgendetwas anderes, das ich lange gelesen habe, eine bezaubernde Zartheit. Ich habe hin und her geraten. Ihre Gattung ist es gar nicht, sonst scheinen sie mir doch durchaus eine vortreffliche Hand zu verraten. Wer ist auch der SBM nach Sabivius? Ich dächte, ich hätte ihn schon in Gens Monatsschrift gesehen. Es ist ein sehr artiges kleines Gedicht. Endlich der TH in dem Fragespiel. Mir ist es zwar, als hätten sie uns das einmal mit den goethischen Sachen vorgelesen, ob es gleich nicht ebenso vorzüglich ist, dass es nicht besser einem anderen gehörte. Über die goethischen Beiträge sprachen wir schon miteinander. Der Besuch und die Meeresstille sind doch wohl die vorzüglichsten. Das Spinnerlied, sehe ich, ist weg geblieben. Über Woltmann kann ich doch, so ungern ich Ihnen auch widerspreche, nicht viel anders urteilen als Herder. Keines seiner Stücke leistet, was seine frühern zu versprechen schienen. Den Rudolf wünschte auch ich heraus, wenn es ihnen nicht an Balladen fehlte und er doch einige gute Stellen hätte. Sonst kann ich weder die Erfindung noch den Anteil, den die Hunde an dem Ganzen nehmen, noch die Darstellung loben. Besser gefällt mir die Rache der Elfen. In der Verheißung kann ich nicht so viel als Herder finden. Ganz leicht und hübsch ist das Sylphenlied. Gegen die Kunst möchte ich nur, wie gegen das meiste der neuern jungen Dichter sagen, ob es ihnen nicht selbst Langeweile machen muss, so gewöhnliche Gedanken und Bilder in Reime zu bringen. An Haugs Minnelied finde ich auch keinen Geschmack, aber die Laura hat mich wieder mit ihm ausgesöhnt. Sie ist in der Tat sehr hübsch versifiziert und verrät kein gemeines Talent. Den Parnass hätte er füglich ungedichtet lassen können. Die beiden Stücke der Mereau machen sich recht gut, vorzüglich die Vergangenheit. Bei Kons Abendfantasie ist mir aufgefallen, dass er sich erlaubt hat, so oft den Abschnitt im alzäischen Sylbenmaß nicht zu beachten, wodurch der Vers alle Kraft verliert. Freilich aber hat Herder in der Terpsichore das Beispiel gegeben. Überhaupt müssen diese Silbenmaße sehr gut und mit Klopstock'scher Sorgfalt gemacht sein, wenn sie recht erträglich sein sollen. Neufer, den ich noch gar nicht kannte, hat mir recht sehr gut gefallen, aber Mattisons Namen hätte ich dennoch nicht, wie Herder, unter dem Mondscheingemälde vermutet, ob ich mich gleich nicht verwundert haben würde, wenn ich ihn darunter gefunden hätte. Pfeffels Fabel will aber nicht viel sagen. Ha!